zum 20. Jahrestag der Wahl des Genossen Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas besuchten die ausländischen Gäste, darunter die Diplomaten und Vertreter der internationalen Organisationen in der DVRK, die Gruppe der Militärattaches und die Delegation der thailändischen Soziologie-Studentengesellschaft am 8. Oktober den Sonnenpalast Kumsusan und bezeigten den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung. An diesem Tag suchte Jong Il-sim, Frau des Helden der Republik, An Dong-su, den Sonnenpalast Kumsusan auf, in dem Kim Il-sung und Kim Jong-il im Antlitz zu ihren Lebzeiten aufgebahrt sind.